1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir sind ein bisschen später dran und bitten das sehr zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns und das Thema heißt: Vor mir ekeln sich alle. Und demzufolge möchte ich sehr gerne mit Leuten sprechen, die das sagen. Die sagen, vor mir ekeln sich alle. Oder ich habe den Eindruck, dass sich alle vor mir ekeln. Vielleicht, weil ihr eine bestimmte Erkrankung habt. Vielleicht, weil ihr euch nicht mehr wascht. Weil ihr stinkt, vielleicht weil ihr ein merkwürdiges Benehmen habt oder vielleicht auch, weil ihr einen sehr ungewöhnlichen Beruf ausübt, ja, vor dem sich viele Menschen ekeln. Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen möchtet, vor mir ekeln sich alle, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht, das ist die Petra. Petra ist 47. Hallo Petra. Hallo Domian. Petra. Du hast den Eindruck, dass sich alle Menschen von dir ekeln? Alle weiß ich nicht, aber mein Mann auf jeden Fall. Aha. Warum? Ja. Ich habe 2006 Rheuma gekriegt. Mhm. Habe vorher 56 Kilo gewogen. Ja. Und wiege mittlerweile 105 Kilo. Oh. Ich musste viele Medikamente nehmen, ja, unter anderem Cortison, ja, wo man sehr viel von zunimmt und mhm, wo man auch großen Hunger von kriegt, mhm, was man eigentlich gar nicht so wahrnimmt. Mhm. Man isst mhm, und man nimmt immer mehr zu. Mit der Zeit habe ich dann auch irgendwo, auch mit dem Rheuma, weil man sehr eingeschränkt ist, Probleme gekriegt, psychische Probleme. Mhm. Und musste dann auch zum Psychologen, ja, und habe dann Psychopharmaka gekriegt. Davon nimmt man auch wieder zu. Gibt es welche, die so eine Nebenwirkung haben, ja? Ich vergesse, du sagst 105 Kilo jetzt. Und wie, ja, groß bist du? 1,74. Also Psychopharmaka auch noch genommen, dadurch noch ein bisschen mehr zugelegt. Ganz genau. Und dann? Ja, und ich habe meinen Mann kennengelernt, wo ich rank und schlank war, mhm, und er hat immer gesagt, wenn er so dicke Frauen gesehen hat, auf der Straße, im Fernsehen, egal wo, mhm, bei dem Kaliber trete ich nicht mehr an. Das ist mir zu viel und boah, guck mal die und nee, boah, bloß nicht. Ja, mittlerweile sehe ich genauso aus. Ja. Und ja, ich entziehe mich ihn auch und er kommt aber auch von sich aus nicht mehr. Hat er denn zu dir auch schon mal etwas gesagt, was darauf hindeutet, dass er sich ekelt? Ekel nicht, aber es kommen schon mal so Sprüche wie, guck mal die und so dick und das ist nicht so mein Ding, das will ich nicht. Ach so, von anderen Frauen? Ja, er sagt das nicht direkt zu mir, er sagt nicht, ja, zu mir. Aber sehr einfühlsam, wenn er das über andere sagt, sagt er es ja dir indirekt zu dir auch. Ganz genau, ja, er sagt nicht zu mir direkt, du bist dick, ich will so nicht mit dir schlafen, sonst was. Mhm. Ich will keine dicke Frau. Er sagt nur, boah, guck mal die, guck mal die, guck, ja, mal die. Ja. Da würde ich nicht mehr dran gehen. Oh. Und die sehen nicht anders aus als ich auch. Oh, das ist hart. Ja. Und das heißt, ich entziehe mich dann auch so. Ja. Schlaft ihr gemeinsam in einem Zimmer noch? Ja. Das schon. Schlafzimmer schon noch. Aber kein er, Sex? Nein. Aber gar nichts. Also er geht auch meistens früher, viel früher schlafen als ich. Er ist auch jetzt schon schlafen. Mhm. Und ich bin noch im Wohnzimmer, mhm, weil ich möchte auch gar nicht. Ja. Schämst du dich auch vor ihm, dich, ja, nackig zu zeigen? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Fasst er dich überhaupt noch an? Nein. Also ein zärtliches Streicheln, Umarmen, ein bisschen Kuscheln oder so, gar nicht? Gar nicht mehr, nein. Das heißt, du bist wirklich völlig ein Neutrum für den? Ja. Ich habe öfter mal drauf angesprochen, so Anmerkungen gemacht, wie von wegen Fremdgehen und wenn du dich mit anderen triffst, dann würde ich sofort Schluss machen. Und weil ich war schon mal verheiratet, mhm, und er weiß das, dass der Mann ja mehr auf sexuelle Basis gelebt hat, mhm, als auf irgendwas anderes. Mhm. Also für ihn war einfach nur immer Sex, Sex, Sex. Ja. Und er hat immer gesagt, er ist nicht so, ja, er macht sowas nicht, er will sowas nicht. Er war auch schon mal verheiratet, wurde betrogen von seiner Ehefrau, bis wirklich, ja, bis auf Äußerste, das war unter aller Sau. Aber du glaubst, dass da schon was in ihm rumort? Ja, schon. Schon, klar. Wie lange seid ihr eigentlich verheiratet? 10 Jahre. 10 Jahre. Und wie lange habt ihr jetzt nicht mehr miteinander geschlafen? 2,5 Jahre bestimmt. Oh ja. 2006 fing das an mit dem Rheuma. Ja, ja, ja. Da, gibt es da irgendwie eine Aussicht, dass sich das verbessern könnte? Also ich habe versucht, Diäten zu machen. Mhm. Ich habe auch jetzt vor kurzem noch eine Diät versucht mit meiner Tochter. Die ist 22 zusammen. Die hat gesagt, ich mache mit. Und seine Stieftochter, die ist auch ein bisschen mollig. Ja. Die hat auch gesagt, sie macht mit. Wir haben es versucht. Und ich habe wirklich jeden Tag von morgens bis abends eine Woche lang nur Kohlsuppe gegessen, wo man von abnehmen soll. Angeblich 6 bis 8 Kilo. Ich, ja, habe 1,5 Kilo abgenommen. Nimmst du denn weiterhin auch die Medikamente ein? Ja, die muss ich nehmen, ja. Ja. Wird man eigentlich von diesen Medikamenten per se schon etwas fülliger? Oder ja, auf jeden Fall, haben, ja, die Wirkung, dass man mehr Hunger hat und deshalb dicker wird? Nein, Cortison macht Hunger, aber die Psychopharmaka und die anderen Rheumamittel, die machen einfach nur, mhm, dick. Und das du kannst, steht auch in dem, ja, Beipackzettel bei. Und du kannst von den Dingern, du kannst die nicht reduzieren oder kannst die nicht ändern, die Medikamentierung? Nee, ich habe es versucht und ich habe dann wieder Probleme mit den Gelenken gekriegt. Verstehe. Das heißt, medizinisch ist das im Moment notwendig. Ja. Wahrscheinlich notwendig. Wahrscheinlich gibt es auch noch irgendwelche anderen. Auf Dauer. Geht gar nicht anders, weil ich habe versucht zu reduzieren und es hat nicht geklappt. Im Gegenteil, ich habe mehr Schmerzen jetzt wie vorher. Ja. Und ich muss wieder umgestellt werden, mhm, auf höhere Medikamente. Ich weiß nicht, wie die reagieren, ob die auch wieder so Nebenwirkungen haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass du aus diesem Teufelskreis in der nächsten Zeit nicht rauskommst. Nein, auf keinen Fall. Dass du dein Übergewicht behalten, ja, wirst und dass, ja, die Situation mit deinem Mann genauso bleibt oder sogar noch schlimmer wird. Ja, genau. Frontal angesprochen daraufhin hast du ihn noch nicht. Hast du ihn gefragt, ekelst du dich von mir? Nein, so direkt noch nicht. Ich habe wohl schon mal so Andeutungen gemacht, von wegen, willst du mich überhaupt noch haben oder ja, und wie ich dir überhaupt noch? Und was, dann weicht er aus? Er weicht aus. Also er sagt keine klare Sache. Ganz genau, aber er sagt auch, wenn er dicke Frauen sieht, boah, guck dir die mal an, die ist total fett. Okay, das hast du gerade schon erzählt. Dran. Ja, ja. Ich finde, Petra, das für dich eine ganz, ganz bedrückende Situation in der Ehe. Ja. Das färbt sich ja oft auf das gesamte Eheleben ab, wenn man das Gefühl hat, der Partner ekelt sich vor einem. Ja, weil ich kenne das so auch nicht. Ich war noch nie im Leben so dick. Ich habe immer nur zwischen 56 und 60 Kilo gewogen. Umso mehr ist das ja auch ein großes Problem für dich selbst. Ja. Könnt ihr mir vorstellen, dass du, auch wenn du dich im Spiegel siehst, du dich auch nicht gerne siehst. Überhaupt nicht. Ich sehe aus, als wenn ich im 9. Monat schwanger bin. Mhm. Der Bauch, das setzt auch sehr viel, also diese Medikamente setzen sehr viel auch am Bauch an. Ja. Ich habe einen riesengroßen Bauch, als wenn ich schwanger wäre. Ja. Was kann man jetzt tun? Wie siehst du deine und eure Zukunft? Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich will dir meine persönliche Meinung sagen, wenn ich du wäre. Ja. Wenn ich du wäre, würde ich nicht auf Dauer so leben wollen. Will ich mit, auch nicht. Mit, nee. mit der Vorstellung, dass mein Partner wirklich einen Ekel vor mir hat. Ich würde die Konfrontation suchen und ihn klar fragen und ihn zwingen, eine klare Meinung zu sagen, mhm, und ihn auch zwingen, dann daraus eine Konsequenz zu ziehen. Dann wäre ich lieber alleine und dick, als mit einem Typ zusammen zu sein, wo ich ständig mit einem Bademantel rumrennen muss, dass der bloß nichts sieht von mir. Das ist ja auch, was ist denn das auch für eine Liebe und für eine Ehe? Letztendlich ist es doch so, wenn man zusammenkommt, man liebt sich, dann, mein Gott, dann hält man doch auch zueinander, wenn es dem anderen nicht gut geht und wenn so etwas passiert. Ja, natürlich. Ich meine, er ist, ich sag mal, in der Beziehung, er hält. Wenn jemand krank ist, ich habe zum Beispiel, wo ich mit meinem Sohn schwanger war von ihm, mhm, ne, das war eine Risikoschwangerschaft. Mhm. Ich wusste es und ich habe vorher schon mein Kind verloren durch die Problematik, mhm, Und ich war mit dem Kind schwanger und er hat zu mir gehalten. Bis zum Äußersten. Ja gut, das war ja auch absehbar und das war was Positives. Ja, und, genau. Das heißt, ihr habt ein gemeinsames Kind. Ja. Das ist wie alt? Der wird jetzt 8 Jahre alt. Ja, das heißt, für den trägst du und tragt ja auch Verantwortung. Genau. Er ist dein Partner, dein Mann ist wie alt? Der ist 2 Jahre jünger als ich, 45. Petra. Ich kann es dir nur so sagen, wie ich es dir gerade von mir persönlich gesagt habe. Ich würde das auf den Tisch legen und ihn zwingen, sich zu äußern. Das wäre für mich kein Leben. Ja, das ich würde mich verletzt fühlen und gedemütigt fühlen. Ja, so fühle ich mich auch. Ja. Weil wir vorher ein gutes, ich sag mal, Sexualleben hatten. Ja. Und jetzt ist seitdem nichts mehr. Kann ja auch sein, dass der Freund fremd geht. Kann ja auch sein, sich irgendwas anderes sucht. Weiß man ja alles gar nicht. Kann auch sein, ja. Also, wenn du das alleine nicht hinbekommst, dann geh mit deinem Mann zur Eheberatung, damit da in Anwesenheit einer neutralen Person drüber gesprochen wird. Aber sprich, raus damit. Ja. Tut mir sehr leid, Petra, aber ich glaube, das ist der einzige Weg, weil das ist nicht gut für dich. Du bist ja durch die Erkrankung sowieso schon seelisch belastet. Ja, auf jeden Fall. Und durch dein Eigengefühl auch seelisch belastet, weil du dir selbst nicht gefällst. Und wenn du dann auch noch jeden Tag am Frühstückstisch jemanden vor dir sitzen hast, der eigentlich sich abwenden möchte. Ja, über dicke nur lässt. Furchtbar, das geht nicht. Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Ja. Liebe Petra, ich wünsche dir, dass du da ein gutes, klares Gespräch führen kannst mit deinem Mann. Ja. Wenn du gerne noch eine Eheberatungsstelle von uns haben möchtest, könnten wir dir geben. Gerne. Ja, dann legst du auf und wir melden uns gleich nochmal. Ja, gut. Alles Gute wünsche ich. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema ist heute Nacht, alle ekeln sich vor mir oder von mir ekeln sich alle. Es müssen ja nicht alle sein. Aber wenn ihr im Moment in einer Lebenssituation sein solltet, in der oder aus der heraus ihr sagt, Mensch, die meisten Menschen ekeln sich vor mir, weil ich ungepflegt bin, weil ich vielleicht eine schwere Erkrankung habe, vielleicht eine schwere Hauterkrankung habe oder eine merkwürdige Erkrankung habe, die man so nicht kennt. Oder vielleicht, weil ihr einen ungewöhnlichen Beruf ausübt, aufgrund dessen sich vielleicht einige vor euch ekeln, dann meldet euch bei uns 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Patrick. Hallo Patrick, Julian. Wie alt bist Hallo du? Julian. Ich bin 21. 21? Mhm. Und du hast auch den Eindruck, dass die Menschen sich vor dir ekeln? Ja, ich habe jetzt auch wirklich schon ein etwas längeres Gefühl, dass ich die Menschen vom Ekeln. Warum? Beziehungsweise von mir abwenden. Und zwar, ich habe vor 3 Jahren meinen Vater verloren. Ja. Und letztes Jahr auch im September meine so gesehen an einem Autounfall. Die beste Freundin? Ja, genau. Mhm. So war ich so gut wie meine beste Freundin. Ja. Und das waren für mich so Schicksalsschläge, wo ich mich ziemlich mies gefühlt habe, wo ich also auch schon mit dem Leben am Ende war. Und ich habe dann angefangen, ich habe mich angefangen zu verletzen. Wo hast du dich verletzt? An den Arm eigentlich wirklich, also vom Unterarm bis halt zum Oberarm. Mir ist, wie man das bekennt, ich habe mich halt geritzt, ich habe mir halt Wunden zugefügt. Also geritzt heißt, du hast dich mit Rasierklingen oder ähnlichem... Genau, richtig. Rasierklingen, Schlüssel, als kleine so Glassplitter. Damit so hast du deine... Mit kleinen Glassplittern hast du deine und die Arme aufge... Ja, richtig. Nicht direkt an der Fußader, aber halt so... die Haut verletzt. Ja, genau, richtig. Mhm. Weil ich halt wirklich... Ich wusste gar nicht mehr, weil das weiter waren wirklich 2 Menschen... nämlich sehr gehängt habe, gerade an meinem Vater. Ich war halt eher so ein Vaterkind. Mhm. Und den habe ich halt schon früh verloren. Und dann habe ich meine beste Freundin, die kennt halt auch meinen Vater und die hat halt eigentlich durch und durch mit mir gelebt. Die kenne ich halt auch schon, eigentlich jetzt 10 Jahre lang. Ja. So, jetzt hast du angefangen, dir die Arme zu verletzen. Und dann? Mhm. Und da hast du den Eindruck, dass die Leute sich deshalb vor dir ekeln? Ja, und zwar habe ich, ich habe angefangen, mich halt zu verletzen. Ich habe meinen anderen Kleidungsstil, also da habe ich ihn komplett eigentlich schwarz gekleidet. Mhm. Und irgendwann, also jetzt wurde es ja auch schon nach der Zeit mal wärmer. Mhm. Und ich habe dann auch mal, natürlich auch mit T-Shirts, wenn ich mal rausgegangen, nicht nur mit Pullis oder sowas, auch noch versucht, so gut wie möglich zu verdecken. Aber dann haben wir es auch mal, irgendwann haben es auch mal die Leute gesehen, sei es mal im Bus, in der Bahn. Ja, Moment, sieht das so krass aus auf deinen Armen, dass man sich wirklich ekelt? Ja, man muss es sich vorstellen, wenn man es macht, dann blutet das schon stark. Okay. Anfang und man letztlich steht auch mal eine Brüste drauf. Das kennt man halt so, wenn man sich mal irgendwo aufgeschlossen hat. Oder wenn irgendwas Patrick, geh mal irgendwie ans Fenster oder so. Die Leitung kluckt immer zu weg. Es ist eine sehr schlechte Leitung. Ja, ich guck grad mal. Das ist halt so, als wenn man halt gerade, als wenn man sich irgendwo gerade aufgestürzt hat oder sonst irgendwas, entsteht ja auch eine Kruste drauf. Ja, okay. Das ist natürlich kein schöner Anblick, wenn die ganzen Armen voller Krusten und Narben sind und wenn das vielleicht gar nicht mehr richtig verheilt. Aber warum, wenn du dich dafür so schämst, warum ziehst du dann kein Hemd an, wo man das dann nicht so sieht? Ja, ich habe auch schon mal Hemden an und sowas, aber ich habe auch mal T-Shirt und ich gehe auch schon mal durch, ich habe auch noch zwei, drei Freunde, die mich auch immer wieder so ein bisschen reinholen. Mit denen gehe ich auch mal raus oder sowas, ganz klar. Mhm. Und da ziehe ich auch mal T-Shirts und die sagen, hey, zieh doch mal das an, weil ich habe eigentlich eine ganze Zeit lang wirklich Pullis angehabt ohne Ende. Mhm. So, das fing an vor 3 Jahren, als dein Vater gestorben ist. Da fing an, dass ich so meine kleine Phase bekomme, wo ich halt richtig abgesunken bin. Ja. Weil, wie ist denn dein Vater gestorben? Hm? An was und wie ist dein Vater gestorben? Da war ich gerade 18 und der ist an einem Herzinfarkt gestorben, während ich habe früher Eishockey gespielt und der ist während eines Eishockeyspiels ist der gestorben. Hm. Wie, der saß im Publikum? Ja genau, der war vorher halt immer ein Betreuer, aber da hat sich das diesmal vom Spielfeld aus angeguckt, also von der Tribüne aus. Und der ist dann halt, urplötzlich habe ich auf einmal gesehen, dass wohl einige Leute halt in Panik da wohl so geraten sind. Und das Spiel lief? Wenn das Spiel lief, ich war auch auf dem Eis, ich hatte das dann halt nur so per Augenwinkel einmal kurz mitgekriegt, habe ich aber halt nicht wirklich gerade groß darauf konzentriert, weil ich halt wirklich mehr so das Spiel halt so verfasst war. Ja klar, ja. Und hast du es dann hinterher erfahren, dass es dein Vater war? Ich wurde dann später bei einer Unterbrechung, da sind ja immer mehrere Unterbrechungen, wurde ich dann auf die Bank geholt und auch von der Bank weggeholt, bis in eine Kabine und dann hat es mir halt meine Mutter und damals auch noch meine beste Freundin, die haben es mir dann gemeinsam gesagt. Ist denn dein Vater während des Spiels gestorben? Oder ist der ist während des Spiels gestorben. Das ist ja also, Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Also wie die Ärzte mir gesagt haben, hat er wohl einen totalen Herzstillstand gehabt. Ja. Also während er seinem Jungen zugeguckt hat, ist er gestorben. Genau, richtig. Du warst Eishockeyspieler. Genau. Bist du es nicht mehr? Nein, ich habe danach direkt aufgehört. Also ich habe danach alles an der Wand gehangen. War das für dich ein Traum? Wolltest du Profispieler werden? Also ich war eigentlich recht gut dabei. Ich habe angefangen Eis zu laufen mit 6 und habe dann auch komplett richtig. Also klar, für meinen Vater gab es gar nichts. Also außer Eishockey. Ich war halt nur am Trainieren. Achso, dein Papa hat dich da so reingeschoben in dieses Eishockey-Geschäft. Genau, richtig, weil er davon immer geträumt hat. Achso, du wolltest das eigentlich gar nicht selbst? Ja, ich war eher so halt. Na, ich habe mich mehr so aufs Reiten konzentriert gehabt. Ich war eher so der Pferdefanatiker selbst. Mhm. Das ist natürlich auch fatal, wenn man so einen kleinen Kerl in einen Sport reindrängt, den er eigentlich gar nicht so will. Und ihn so hochzüchtet, ne? Ja, ich habe. Hast du das deinem Papa nicht ein bisschen übel genommen auch? Schon, klar schon, aber im Endeffekt habe ich halt alle Möglichkeiten gehabt. Er hat mir halt die Welt zu Füßen gelegt. Also er wollte, dass du ein großer Eishockeystar wirst. Richtig, genau. Er wollte halt immer, dass ich halt sportlich so groß rauskomme. Mhm. Da ich halt Schlitto fahren konnte, hat er gesagt, ich soll es mit Eishockey probieren. Ja. Und nach dem Tod von deinem Vater hast du sofort aufgehört? Genau, ich habe direkt an diesem Tag von der ganzen Mannschaft eine Woche später habe ich nochmal eine Spende bekommen für die Beerdigung. Ja. Von der kompletten Mannschaft, über 300 Euro glaube ich. Mhm. Und das ging auch dafür drauf. War das für dich eine Art Erleichterung, dass du da nicht mehr Hockey spielen musstest? Es geht. Es fehlt mir heutzutage auch noch, ehrlich gesagt. Mhm. Du hältst bitte das Handy irgendwie gerade. Es ist immer wieder schlecht, die Leitung. Ja, ich bin gerade so ein bisschen am Zittern. Ja, halt es mal genau vor dem Mund, dann ist es besser. Mhm. Hast du denn danach irgendwas anderes gelernt noch? Ich hobbymäßig reite ich und mache ich zurzeit halt eine Ausbildung. Als? Fachkraft fürs Gastronomiegewerbe. Ach so, also ganz andere Richtung. Ja. Aber, weißt du, Patrick, ich glaube ja, wir haben jetzt am Anfang darüber uns unterhalten, über das Thema, für mich ekeln sich alle und du hast es natürlich auch richtig beschrieben, dass Leute da sich wahrscheinlich angewidert wenn die deine ganzen zerfurchten Arme sehen. Ja, aber das Problem ist ja ganz tiefliegend bei dir. Du bist ja, das fängt ja wahrscheinlich schon mit dieser Eishockey-Geschichte an. Ja, es ist halt so, wie gesagt, ich sag mal halt so schnell gesagt, jetzt gucken sich halt wirklich so erwachsene Leute, die gucken halt mal auf meinen Arm. Ich meine, einmal hingucken ist okay, jetzt ist vielleicht mal ein Blickfang, so vielleicht mal, sag ich jetzt mal. Mhm. Aber man gafft dann richtig drauf. Aber da, da, wo du jetzt lernst in dem Bereich, ist das doch auch, du musst es doch verdecken, oder? Ja, da trage ich ein Hemd, beziehungsweise trage ich einen Verband. Das weiß meine Chefin aber auch. Ich habe mit meiner Chefin ganz klipp und klar offen darüber geredet. Mhm. Was genau willst du denn da werden in dem Bereich? Ich will eher Fachkraft im Gastronomiegewerbe und dann anschließend möchte ich Restaurantfachmann werden. Restaurantfachmann, was heißt das? Heißt das, dass du Kellner wirst? Man macht auch Kellner, Kellner, Speisen, man macht die Zimmer, je nachdem, wo in welchem Bereich man eingeteilt ist. So wie du redest und wie du mir das erzählst und wie ich das auch aus deiner Stimme höre, stimmt das, dass wenn ich jetzt sage, ich habe den Eindruck, dass du ein ganz unglücklicher junger Mann bist? Ehrlich gesagt, ja. Mhm. Weil mein Vater mir halt fehlt, wirklich. Und halt dazu habe ich jetzt kurz meine beste Freundin, das sind wirklich zwei. Aber deine Mutter ist doch da. Ja, mit meiner Mutter habe ich aber nicht gerade wirklich ein gutes Verhältnis, weil die halt erstens sowieso gegen den Sport war. Und die hat sich mit meinem Vater damals nicht so gut verstanden. Ich muss dich jetzt nochmal was fragen. Kann das sein, entschuldige, wenn ich das so sage, dass du deinen Vater auch ein bisschen verherrlichst? Der hat dich ja immerhin in eine Situation gebracht, die dir wahrscheinlich seelisch überhaupt nicht gut getan hat. Der hat dich da reingezüchtet. Ja, mein Vater hat mir aber auch dementsprechend wirklich alles gegeben, was ich wirklich so wollte. Also vom Leben her. Ich habe jetzt nicht irgendwie jetzt teure Sachen oder sonst irgendwas bekommen, aber wenn ich mal raus wollte oder wenn ich mal irgendwo hin wollte. Ja, okay. Aber interessant ist ja, dass du sofort nach seinem Tod das abgebrochen hast. Wenn du wirklich davon überzeugt gewesen wärst, von dieser Eishockeyspielerei, hättest du das doch weitergemacht und auch für ihn weitergemacht. Du hast es abgebrochen. Aber es war eher so, ja gut, man hätte es weitermachen können, aber es war für mich eher so, sag ich mal, negativer Schicksalsschlag. Mhm. Weil ich habe beim Training danach nochmal versucht. Weißt du, was mein Eindruck ist? Mein Eindruck ist, dass du da überhaupt nicht rein wolltest, dass dein Vater seinen Traum mit dir verwirklichen wollte. Und sich eigentlich gar nicht so sehr darum bemüht hat, in dich hineinzulauschen, was du wirklich willst. Ja, ich hab grad schon gesagt, eigentlich war ich immer so ein kleiner Pferdefanatiker. Ja, eben, ja, du hast ganz andere Sehnsüchte, ja. Weißt du, ich finde auch ganz wichtig mit der Geschichte und auch mit den Auswirkungen, mit diesen zerschnittenen Armen, da musst du ganz, ganz dringend in eine gute Therapie. Ganz dringend. Ja, das ist aber das Problem halt, ich erzähle das nicht wirklich vielen Leuten. Das wissen halt, wie gesagt, eigentlich jetzt nur mit meiner Mutter halt, muss das meine beste Freundin und halt noch zwei Freunde, die mir momentan in meinem Leben helfen. Ja, aber du hast dann es mir... Dann habe ich mich total verstanden. Okay, aber du hast es mir jetzt hier auch erzählt. Ja, weil Kollegen haben es auch immer Domian, die haben mir halt mal einfach gesagt, hey, versuch heute mal durchzukommen und erklär ihm das mal, frag mal, was man dagegen machen könnte. Ja, sieh das doch mal als ersten Schritt. Ich merke, dass dir das schwerfällt, darüber zu sprechen. Du sagst gerade, dass du zitterst, während du sprichst. Ja, das ist wirklich, Herzrasen, alles habe ich gerade. Genau, ich glaube, dass du seelisch extrem angeschlagen bist. Der Tod deines Vaters, der Tod deiner besten Freundin. Du bist ganz unklar mit dir selbst, was mit dir los ist, wohin du willst. Du brauchst super dringende Hilfe von einem guten Fachmann. Stell es dir doch einfach so vor, als würdest du zum Arzt gehen, wenn du ein Bein gebrochen hast. So gehst du jetzt zum Arzt, weil mit der Seele was nicht in Ordnung ist. Die Seele ist ein bisschen angebrochen. Und da muss man was unternehmen. Du bist erst 21 Jahre alt. Dein ganzes Leben soll doch schön noch vor dir liegen. Wenn das jetzt so weitergeht, kann sein, dass sich das immer mehr verkompliziert und du gar nicht mehr Herr über dich selbst bist und wirst. Ja, meine beiden Freunde, die wollten erst mit mir gemeinsam zur Therapie gehen. Die haben mir auch gesagt, dass wir dann auch gemeinsam durchstehen. Mhm. Weil einer davon ist auch noch ein ehemaliger Eishockeyspieler von mir auch. Mhm. Und bloß, ich habe halt gesagt, ich ehrlich gesagt habe mich halt nie getraut, weil ich habe halt Angst, dass ich, als wirklich nicht gerade normal abgestempelt werde. Ach, oder sowas. Patrick, das ist schon normal. Du hast ein seelisches Problem, wie 1000 Millionen andere Menschen auch seelische Probleme haben. Dafür muss man sich nicht schämen. Dafür gibt es Fachleute, die dafür ausgebildet sind, einem zu helfen. Und so ist diese Situation. Mhm. Ich würde auch gar nicht mit jemand anderem hingehen. Das ist dein Ding. Mach das mal schön alleine. Mhm. Ich würde dich gerne von meiner Psychologin jetzt noch beraten lassen, welche Art von Therapie für dich gut ist und wie du das anstellst. Ja. Mein dringender Rat ist nur wirklich, tu was, unternimm was. Und ganz schnell. Okay. Ja. Patrick, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Das heißt, Anja, meine Psychologin, und alles weiter kannst du mit ihr besprechen. Okay, alles klar. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Danke, gleichfalls. Dankeschön, tschüss. Okay, tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer und unser Thema heute Nacht heißt: Vor mir ekeln sich alle. Wer von euch sagt das? Wer von euch hat den Eindruck, dass andere Menschen sich ekeln? Aus welchen Gründen auch immer? Weil ihr nicht so ausseht, wie andere Leute aussehen, weil ihr vielleicht stinkt, aus welchen Gründen auch immer, weil ihr einen seltsamen Beruf habt, einen ungewöhnlichen Beruf habt. Da gibt es tausend Möglichkeiten, wieso man den Eindruck haben kann, dass sich viele Menschen vor allem ekeln. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, sehr gerne 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist ein Mensch namens, ja, wie spreche ich das jetzt aus? Kajatan, stimmt das? Hallo? Ja, Kajatan. Nein, das ist Kjartan. Kjartan. Ja, das ist 24. Ein nordischer Name, genau, 24, ja. Kjartan, das hört sich aber schön an. Ja, es ist ein nordischer ein Name. Zweitname. Ja, ein nordischer Name, genau, aus ja. Island. Meine Mutter kommt aus Island. Ah. Ja. Kjartan. Okay. Ja. Alle ekeln sich vor dir? Ja, ich hatte eigentlich zu einem freien Team noch angerufen. Mhm. Jetzt hat deine Redaktion mich zurückgerufen und meinte, das Thema passt ganz gut auch. Mhm. Und ja, das kann wohl zutreffen. Also es geht um eine Krankheit, unter der ich leide oder auch stark gelitten habe. Momentan lebe ich eher mit den Folgen der Krankheit. Ja. Die nennt sich Körperdysmorphie-Störung. Das ist eine psychische Erkrankung. Ist das? Was ist das für eine Erkrankung? Erklär sie mal, ich kenne sie nicht. Das ist eine Erkrankung, wo man selbst davon ausgeht oder sich einbildet, wird halt gesagt, aber für einen selbst ist es sehr real, dass man körperlich irgendwie entstellt ist. Das macht sich dann in irgendwelchen Körperteilen fest. Aha. Oder auch im ganzen Körper. Achso, man hat den Eindruck, man ist körperlich entstellt. Man hat vielleicht, man denkt, man hat eine schrecklich deformierte Nase oder schiefe Füße oder eine falsche Brust oder irgend so etwas. Genau, ja, da gibt es ganz viel verschiedene. Obwohl objektiv gesehen das gar nicht so ist, oder ist dann... Ja, es wird einem immer gesagt, aber man selbst ist so fest in dieser Annahme gefangen, ja, dass man fest von ausgeht, dass es wirklich so ist. Was glaubst du denn, was bei dir deformiert ist? Ich glaube, dass bei mir der Körper an sich deformiert ist. Also der Körperbau ist sehr schmächtig und... Der ganze Körperbau? Ja. Beschreib dich mir mal ein bisschen. Fangen wir mit der Größe an. 1,87 groß und wiege 65 Kilo. Ein dünner junger Mann, aber... Ja, das ist noch okay. Nicht bedenklich dünn. Ja, ja, gut, aber... Kurz an der Grenze, aber es ist nicht wirklich bedenklich dünn. Das weiß ich auch, das wird mir immer wieder gesagt von Ärzten und so. 1,87? Aber ich komme ja sehr gegenüber meinen Altersgenossen oder überhaupt Männern jetzt wirklich mit mir, komme ich mit mal sehr schwächlich vor und in der Warum bist du so dünn? Hast du auch eine Essstörung zu dem allem? Ich hatte auch eine Essstörung, ja, aber das kam erst im Nachhinein. Also hast du im Moment auch noch eine Essstörung? Nein, also nur geringfügig, ja. Ich habe manchmal Essattacken und breche dann auch, ja. Ah ja, also aber selten. Bulimische Geschichten. Ja. Wenn du nackt vorm Spiegel stehst, was empfindest du? Erstmal vermeide ich das in der Regel und wenn es dann doch dazu kommen sollte, aus irgendwelchem Grund auch immer, dann ich schäme mich praktisch mir gegenüber selbst. Also ich finde das sehr beschämend. Sagst du mir konkret, für was konkret schämst du dich? Ich schäme mich dafür, dass ich so kränklich und dünn und schwach aussehe. Also es bezieht sich auf dieses Dünnsein. Ja, auf dieses Schwache. Mhm. Und das ist natürlich auch so, das hat auch dein Redakteur zu mir gesagt, vorgestern, als ich angerufen hatte, dass man natürlich was dagegen machen kann, man kann Sport machen, man könnte ein bisschen mehr essen. Wenn man meint, ja, genau, solche Sachen. Aber so einfach ist das halt bei dieser Krankheit nicht. Ich habe auch 4 Jahre regelmäßig, also mehrmals in der Woche trainiert, Mhm. Also Hanteltraining. Mhm. Kann man ja einiges aufbauen. Ich habe dadurch auch 6 Kilo mehr gewogen als momentan, aber hilft nichts. Das war auch dann nicht besser, nein. Mhm. Wenn du so von, wenn ich dich jetzt angucken könnte, leider kann ich das nicht, wenn ich so von oben bis unten, ich sag jetzt mal so ein paar Körperregionen und du sagst mir mal spontan dein Urteil. Gesicht, okay. Gesicht. Gesicht ist noch das, was ich am meisten akzeptieren kann. Okay. Schulter. Schultern sind's. Schulter und Brust. Großes Problem, ja. Weil? Dabei kann ich dir auch gleich von meinen Symptomen erzählen. Also, weil das sich daran festgemacht hat, damit hat es angefangen. Also das war früher im Schulsport, am Anfang meiner Pubertät, wo das sich eingeschlichen hat langsam, dass ich im Schwimmen oder im Schulsport von meinen Mitschülern irgendwie, also gehänselt wurde halt. Mir wurde gesagt, ich irgendwie hätte einen komischen Körperbau und sehr seltsam aus und so. Also, ist es objektiv so, dass deine Brust irgendwie anders verformt ist oder irgendwie eingefallen ein bisschen ist? Ja, es ist irgendwie eine starke Trichterbrust. Nein, eine Trichterbrust. Also sie fällt nicht in sich ein. Also, einfach nur eine harmlose Hühnerbrust, sage ich mal. Ja, so. Hm. Genau. Arme und Hände? Arme und Hände sind auch, also Arme sind sehr dünn, aber es geht. Hm. Also am schlimmsten sind eigentlich Schultern, Brust und Beine. Und Beine und Füße? Füße sind kein Problem. Kein Problem. Aber Beine sind ja auch viel zu dünn. Ja, und dadurch, dass das eben so ist, entwickle ich zumindest dann Schutzmechanismen, und das waren oder sind auch heute noch diese, dass ich mich ausstopfe. Das also es ist so, dass ich ausstopfst? Immer mehrere. Ja, ist sehr schwer drüber zu reden. Ach so, dass du ganz viele Sachen drunter ziehst, wenn du ein T-Shirt anziehst oder irgendwie irgendeinen Pullover an, dass du Sachen drunter. Genau, ich habe immer zwei Unterteile unter meinem eigentlichen Unterteil, und damit modelliere ich mich dann so, dass es ist natürlich im Sommer ein bisschen schwierig, ne, wenn man mit dem T-Shirt geht. Das ist jetzt auch gerade im Sommer ist eine große Schwierigkeit, ja. Kjartan. Das ist bei den Beinen genauso, ja. Dass ich da zwei Hosen anziehe. Was machst du mit den Beinen? Das ist bei den Beinen genauso, dass ich eben immer zwei Hosen anhab. Damit das nicht so auffällt. Wie lange hast du das schon? Immer? Seit diesen Vorfällen der Pubertät, und später hat sich das dann hat sich das dann verfestigt. Und aber du hast noch nie, abgesehen von den Eindrücken damals in der Schule, dass die gesagt haben, du siehst ein bisschen komisch aus, später hat nie jemand was zu dir gesagt, oder? Was Abfälliges? Nein, nur dass ich irgendwie dünn bin oder knochige Beine habe oder sowas. Also schon, es kamen immer so kleine Spitzen, aber mir leuchtet das eigentlich auch selbst nicht ein, dass es dann also es passiert mehr in deinem Kopf? Ja, es ist mehr in meinem Kopf. Es ist nicht mehr. Wenn man ganz objektiv dich angucken würde, würde man sagen, okay, der Typ ist dünn, aber der sieht gut aus, der hat eine gute Größe, für 1,87, das Gesicht hat ein hübsches Gesicht, ist alles okay. So würde man es objektiv wahrscheinlich sagen. Ja. Nur hilft dir das natürlich wenig weiter, wenn du dich anders siehst, das ist mir auch klar. Ja, und das ist auch eine sehr seltsame Krankheit, mit der man selbst noch nicht klarkommt, weil man wird halt nicht verstanden dadurch, und man versteht sich dann auch selbst andauernd nicht und denkt sich dann, ja, was ist das denn? Ich wundere mich, dass du dieses als Krankheit schon erkannt hast und auch den Fachausdruck sogar kennst. Wer hat dich denn da drauf gebracht? Mit 20 bin ich erstmal in eine psychosomatische Klinik gegangen. Ach so. Auch deswegen, weil ich wirklich nicht mehr in der Lage war, irgendwas zu tun. Es kamen dann Depressionen dazu und soziale Phobien. Und die haben das so diagnostiziert? Genau, und da musste ich in die Klinik, und der Psychiater hat gesagt, das wäre eine Dysmorphophobie, und ich kannte die Krankheit nicht, aber seitdem habe ich mich damit beschäftigt. Okay, nur hat der Psychiater ein kluges Urteil oder eine Diagnose gestellt. Wusste der Psychiater dann auch, was man dagegen tut? Ja, es gibt Verhaltenstherapien, und es gibt auch Kliniken in Deutschland, die sich spezialisiert haben. Ja. Hast du sowas schon mal ausprobiert? Ich habe eine Verhaltenstherapie gemacht, aber es war nicht von Erfolg gekrönt. Ich habe es dann wieder abgebrochen. Das war eine ambulante Therapie? Ja. Ja. Und in der Klinik konnten die mir nicht wirklich helfen, weil das ist noch wirklich sehr unbekannt. Du bist 24 Jahre alt, da guckt man sich auch schon mal um und verliebt sich. Ist das ein Thema für dich, Frauen? Ja, auch Frauen. Also ich bin bisexuell. Okay, egal. Männer oder Frauen. Hast du einen Freund oder eine Freundin schon gehabt? Nein. In meiner Jugend für wenige Tage oder Wochen. Hast du denn? Es kam nie wirklich auch irgendwie körperlich, also körperlicher Nähe. Achso, das heißt, du hast auch noch keine sexuelle Erfahrung gemacht? Nein, gar nicht. Hängt das damit zusammen, dass du dich schämst, vor jemandem dich auszuziehen? Und ja, das ist das. Bist du denn schon ab und zu mal heimlich verliebt in jemanden? Wenig. Wenn, dann vergucke ich mich irgendwie. Dann finde ich jemanden mal kurzfristig ganz gut, aber verlieben, das habe ich seit Jahren nicht mehr so wirklich gehabt. Keine Sinn. Wenn, dann der Pubertät, dann mal kurz. Ja, so keine Sehnsucht nach Nähe, nach Zärtlichkeit? Doch, aber ich glaube, mein Kopf möchte das auch nicht zulassen. Der Kopf blockiert das alles. Genau. Ja. Der Kopf blockiert sofort in der Sekunde, wo du dir vorstellst, dass dich jemand in den Arm nimmt, weil du denkst, wie kann mich jemand in den Arm nehmen, weil ich doch so hässlich bin? Kann das sein? Oder, genau. Dass du so denkst. Oder, dass ich denke, wenn mich jemand in den Arm nimmt, könnte er merken, dass ich halt irgendwie seltsam gebaut bin. Genau. Und wenn er es merkt, dann ist es ganz schlimm. Ja. Dann widert den das an und er geht eh wieder zurück. Ja. Und wenn es in der Jugend mal dazu kam, dass mich jemand angefasst hat, dann kam auch meistens irgendwie so eine Äußerung. Ich wäre knochig oder, ja. Ja, finden viele Leute auch sexy. Also. Ja. Ne? Das weißt du, dass man das auch sehr erotisch finden kann, wenn jemand sehr schlank ist und. Ja, vorbei. Aber das hilft ja alles nicht weiter, ist mir völlig klar. All die Logik hilft nicht. Was machst du beruflich? Ich bin nicht dazu gekommen, irgendwas beruflich zu machen. Also bis zu meiner Pubertät war ich auf dem Gymnasium und bin dann stark abgestürzt. Irgendwann mit 16 wurde ich stark depressiv und hab nichts mehr. Und was machst du für den lieben langen Tag lang? Und momentan mache ich nichts eigentlich. Hängst so rum? Wohnst du bei deinen... Du bist alleine. Und wie finanzierst du dein Leben? Ich bekomme Sozialhilfe. Also ich bin auf erstmal berufsunfähig. Ja. Wirst du sicher? Die Krankheit hört sich natürlich erstmal ein bisschen lächerlich an, aber es ist halt wirklich schon so, dass es eigentlich... Das merke ich schon. Vor allen Dingen, wenn du auch noch dann zudem auch noch eine Essstörung hast, kann ich mir schon vorstellen, dass du sehr gebeutelt bist. Ja, und momentan kämpfe ich ja sehr mit den Folgen. Die Krankheit, mit der komme ich jetzt zurecht. Das ist lang genug so, dass ich die habe. Und jetzt sind da Depressionen stark da. Und ja, aber die Krankheit ist ja immer. Ich weiß halt auch, dass meine Zukunft relativ schlecht aussieht. Und das zieht mich auch stark runter. Würde ich nicht so sehen. Du bist erst 24, Mensch. Du bist erst 24. Die letzten Jahre sind ziemlich schief gelaufen, sehe ich auch so. Aber das ist nicht gesagt, dass die nächsten Jahre auch schief laufen werden. Das liegt alles an dir und deiner Einstellung. Ja. Wenn du dich natürlich jetzt komplett einigelst und einmauerst in deinem Elend, dann hast du keine Zukunft. Ja, das weiß ich. Ich mache das auch nicht. Also ich wurde gerade ganz hellhörig. Bitte? Ich mache betreutes Wohnen und habe da auch noch eine Therapie jetzt bald in Aussicht. Und ich wurde gerade ganz hellhörig, als du sagst, es gibt eine spezialisierte Klinik in Deutschland für dieses Phänomen. Ja, also eine Klinik, die auch auf dieses Thema sich ausgerichtet hat. Genau, da gehörst du hin. Ja. Nur da, alles andere ist Quatsch. Da gehörst du hin. Du musst mit Therapeuten konfrontiert sein, die genau dieses Ding erkennen und sich damit auskennen vor allen Dingen. Ja, das stimmt. Ich hatte auch vor 2 Jahren schon mal vorgehabt, hinzugehen, aber es hat sich halt nicht so ergeben. Ich habe damals noch in einem Wohnheim gelebt für psychisch Erkrankte und aber weißt du... Aber das ist halt sehr weit weg. Es ist in Bayern und ich lebe in Nordrhein-Westfalen. Egal. Mensch, es geht um dein Leben und deine Zukunft. Ja, das stimmt. Weißt du, ich spiele gerade mal so durch. Man kann ja auch aus schwersten Niederungen kann man es schaffen, wieder nach oben zu kommen. Es gibt die Phänomene. Nehmen wir mal an, du würdest diese Krankheit zumindest im Griff haben. Das wäre ja schon mal ein großer Fortschritt. Ja. Ich vermute ja auch, dass deine Depressionen dann zurückgehen. Weil das hängt damit zusammen. So, und wir spinnen gerade mal ein bisschen. Lass uns mal noch einen Schritt weiter spinnen. Und es würde dir gelingen, dann, weil du dann auch stabiler bist, vielleicht einen Schulabschluss nachzuholen und irgendwie in Richtung Lehre, Studium oder irgendetwas zu machen, wäre das doch eine wahnsinnig tolle Perspektive für dich, für die es sich lohnt, auch jetzt erstmal noch mal ein bisschen durch die Hölle zu gehen. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Hast du denn, wenn du bist sehr viel allein und träumst so rum, gibt es manchmal so Momente, dass du denkst, wenn ich gesund wäre, würde ich gerne das und das machen, so beruflich? Gibt es so einen Traum? Oder ein großes Interesse für irgendwas? Beruflich. Ich habe Interesse in der Medienbranche und hatte auch schon mal eine Mediengestalter-Ausbildung fokussiert, was aber nicht dazu kam. So. Ja. Und ich möchte auswandern. Es gibt schon Ziele, die mich immer davon abhalten, irgendwie noch tiefer, also ganz tief zu fallen. Ja. Also finde ich gut. Du hast ein Interessensgebiet. Das ist auch immer wichtig, wo man so fernperspektivisch hinleben sollte. Ja. Ich finde dich sehr nett, muss ich dir sagen. Und okay. Ich möchte dir wirklich sehr viel Mut machen, jetzt diesen radikalen Schritt zu unternehmen, in diese Klinik zu gehen. Mhm. Es ist dein Leben und deine Lebenszeit, die du in der Hand hast. Ja, das merke ich. Die Zeit kommt nicht zurück. Die kommt nicht zurück, ja. Ja. Also, ja, sehr gutes Wort, genau. Und die Folgen sind jetzt schon. Ja, genau. Nicht schön. Und das wäre doch fantastisch, wenn du so in, was ich, ein paar Jahren zurückdenkst und denkst, Mann, gut, dass ich es gemacht habe, jetzt stehe ich hier und hier, ich bin stabiler und ich schaffe es. Ja. Ja. Lieber Kjartan. Ja. ich möchte gerne, dass meine Psychologin dich nochmal anruft. Ja, gerne. Ja? Und dann könnt ihr nochmal ein bisschen reden. Ich habe dir so von meiner Seite aus alles gesagt. Wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Ich bedanke mich, Tom. Sehr gerne. Tschüss. Ein isländischer Name. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, wir haben eine ganz treue Zuhörerin, eine Familie ist es, glaube ich, ein Ehepaar in Island. Die haben mir neulich noch geschrieben, finde ich immer sehr exotisch, schöne Grüße von hier nach Island. Und die Zuschauerin hat mir geschrieben, dass sie gar nicht so weit weg wohnt von diesem Vulkan, den man gar nicht aussprechen kann. Und da ich ja auch ein großer Freund des Nordens bin, aber noch nie in Island war, stelle ich mir Island immer sehr exotisch vor. Also schöne Grüße ins ferne und wahrscheinlich sehr, sehr schöne Island. So, Susanne, 23, guten Morgen. Guten Morgen. Susanne, unser Thema heißt, von mir ekeln sich alle. Ja. Ist das bei dir so? Ja. Warum? Also zumindest habe ich das Gefühl, dadurch, dass ich Akne habe, ja. Was sich damit äußert, dass ich am ganzen Körper, also was heißt am ganzen Körper, im Gesicht, an der Brust und an den Oberschenkeln viele Pickel bekomme. Mhm. Und das äußert sich manchmal so, dass das alles rot wird. Mhm. Dann werden es halt richtige Flatschen und manchmal eitert es halt auch. Mhm. Und ich habe dann manchmal das Gefühl, dass mich alle Leute gerade im Sommer, da wird es zwar besser, aber dass mich dann viele Leute halt anstarren und dass ich halt auch manche Leute abgewidert fühlen. Kann ich mir gut vorstellen, dass du das so empfindest, gerade in unserer heutigen absolut gelackten Welt, wo alles super schön sein muss und die Models übertrumpfen sich von glatter Haut und straffer Haut, dass man den Eindruck hat, wenn man selbst dicke Pickel mit sich rumträgt, auf denen auch noch dicke Eiterbeutel oder Beulen sind, dass die anderen sich ekeln. Hast du denn schon mal so Reaktionen auch bekommen von anderen Leuten, dass die sich so zurück... Ja, schon. Also es gibt viele Leute, gerade in meinem Bekanntenkreis, die dann zu mir sagen, ja, und kannst du da nicht was machen? Und das sieht ja verheerend aus. Mhm. Das sagen die, das sieht verheerend aus. Mhm. Ja. Welche Körperregion, du hast es zwar gerade schon so beschrieben, aber ist am schlimmsten betroffen? Das Gesicht? Am schlimmsten ist es an den Oberschenkeln. Ach, an den Oberschenkeln. Ja. Das heißt, Badesee und Badeanstalt ist sehr schwierig. Ja, manchmal schon. Ich gehe zwar schon gerne ins Freibad oder dann, wir haben hier bei uns auch einen FKK-Strand oder so. Also ja. ich zeig mich schon so, aber es ist halt manchmal so, dass ich denke, ja, jetzt starren sie dich wieder alle an. Mhm. Und das ist auch diagnostiziert als Akne. Da hat ein Arzt hat gesagt, das ist Akne. Ja. Ja. Wie lange hast du die schon? Die habe ich schon ein paar Jahre, aber durch die Geburt meiner Tochter vor 4 Jahren hat sich das extrem verschlechtert, ach so. Also verschlimmert. Ach so. Mhm. Und jetzt vor einem knappen halben oder dreiviertel Jahr ist es auch noch schlimmer geworden. Mhm. Und also es wird immer mehr und ich war auch schon beim Arzt, halt wegen der Medikamente und so. Was gibt der Arzt denn? Was gibt dir der Arzt dagegen? Na, meine Hautärztin fing mir an wegen der Pille. Mhm. Und da habe ich, damit es wenigstens besser wird. Und da habe ich gesagt, ja, ich möchte aber noch ein zweites Kind haben. Und das durch die Pille wird das ja dann verhindert. Mhm. Und da meinte sie zu mir, na, es gibt noch andere Medikamente, die sie mir aber halt momentan nicht verschreiben kann, weil wir das erst mit der Krankenkasse abklären müssen. Weil der zahlt bloß in Teil die Krankenkasse und den Rest müsste ich selber zahlen. Sag mal, du hast einen Partner zurzeit? Ja. Ja. Wie geht der denn damit um? Er hat mich mal am Anfang unserer Beziehung vor 1 Jahr drauf angesprochen und meinte zu mir, was das ist, weil ihm das halt aufgefallen ist. Ja. Und da habe ich ihm das erklärt und da hat er mir zu verstehen gegeben, dass ihn das manchmal schon ein bisschen anwidert. Ja, das heißt, wenn ihr Sex miteinander habt und gerade deine Oberschenkel voller Pickel sind, bist du wahrscheinlich auch relativ verspannt. Ja. Und lässt, die kannst du dich auch nicht so fallen lassen und so gehen lassen beim Sex. Ja. Ja. Das ist manchmal, weil ich dann manchmal das Gefühl habe, ja, jetzt ist es wieder das und das widert ihn an und Also, da denke ich selber manchmal drüber nach. Akne ist natürlich ein riesengroßes Problem und ich glaube, es gibt Millionen Rezepte und Hinweise, was man dagegen tun kann, gute und schlechte. Vielleicht solltest du dich auch mal ein bisschen so kundig machen, was es so an Naturheilkunde-Möglichkeiten gibt. Hast du das schon mal gemacht? Oder hast du nur mit der Haut? Nee, aber was ich mal ausprobiert habe, das sind diese Whirlpool-Bäder, wo du da halt in dem sprudelnden Wasser drin sitzt. Ja. Oh, also das hat schon ein bisschen geholfen. Mhm. Also das hilft auch, dadurch wird es auch ein bisschen besser, aber nicht langfristig. Das Geld dann, das regelmäßig zu finanzieren, ist dann auch halt. Ich verstehe. Ich würde gerne mal die Möglichkeit eben hier nutzen, meine Zuschauer und Zuhörer zu fragen, wer vielleicht eine gute Idee hat. Also das sollte jetzt schon ein bisschen was Ausgefallenes sein in Sachen Akne. Mailt uns das doch bitte. Und wir reichen es gerne an Susanne weiter. Vielleicht kriegen wir da irgendwie, kommt eine Sache dabei rum, die für dich gut wäre, Susanne. Ja. Ne? Also wenn sich jemand meldet und eine Idee hat, was man machen kann, bitte bei uns melden und wir reichen es an Susanne weiter. Sollen wir so verbleiben, ja. Susanne? Und wir melden uns bei dir und dann kannst du ja mal gucken, was dabei ist, ob irgendwas für dich spannend dabei ist. Ja. Ja? So machen wir es. Ja. Wünsche dir alles Gute und da wird sicher eine ganze Menge kommen, wie ich mein Publikum kenne. Und dann hoffen wir mal, dass wir dir ein bisschen helfen können. Jo. Okay, alles Liebe, Susanne. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, und weiter geht es mit dem Ingo. Und Ingo ist 39. Guten Morgen, Ingo. Genau. Hallo, Ingo. Hallo, Domian. Grüß dich. So, du auch zu unserem Ekelthema. Ich auch zu eurem Ekelthema, genau. Folgendes, ich bin vor 13 Monaten an, Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt, ja. An Epilepsie erkrankt. Ja. Muss deshalb nonstop einen Schutzhelm tragen, weil ich jederzeit einen epileptischen Anfall bekommen kann, bei dem ich also zu Boden stürze, unkontrolliert zappel. Das sind also Krampfbewegungen. Auch in der Wohnung? Auch in der Wohnung. Das heißt, du telefonierst gerade mit mir und du hast einen Sturzhelm auf. Ich habe einen Sturzhelm auf, und, genau. Und den musst du immer in der Wohnung tragen? Den muss ich immer tragen, wenn ich nicht Gefahr laufen möchte, mir Wunden zuzufügen, weil ich bei diesen epileptischen Anfällen, die mich jederzeit ereilen können, zappel und zum Beispiel gegen den Türrahmen knallen kann oder sowas. Wie oft hast du denn diese Anfälle? Die sind im Moment... Im Moment hat sich die Therapie erfolgreich angeschlagen, aber im Moment sind es so zweimal die Woche. Zweimal die Woche. Wann hattest du den letzten? Den hatte ich letzte Woche. Ja, und wo hast du den dann gehabt und wie war die Auswirkung? Den hatte ich auch zum Glück auf der Wohnzimmercouch beim Fernsehgucken. Ich wohne in einer WG mit Betreuern zusammen, die mich also, was das angeht, betreuen und mir dann in diesen Momenten also weiterhelfen. Die sind also fast, also beziehungsweise rund um die Uhr bei mir. Das heißt, das kann, wenn du draußen auf der Straße zum Beispiel gerade spazieren gehst, kann es sein, dass du zu Boden schlägst und mit deinem Kopf auf den Bürgersteig... Nicht nur, dass ich zu Boden stürze und mit dem Kopf auf den Boden schlage, deshalb trage ich diesen Schutzhelm, sondern ich zappel dann unkontrolliert, bekomme dann zum Teil auch Schaum vor den Mund. Das ist also eine Hirnerkrankung. Und mir ist es also schon passiert, dass ich quasi wieder zu mir komme, eine Menschenmenge um mich rumsteht und alle denken, ich würde gerade sterben oder was auch immer. Oder du würdest irgendwie ein Fake machen. Ich hätte Drogen genommen. Sowas, oder, ja, ja. Oder würde Gott weiß was machen. Das heißt, da kann ich gut verstehen, wenn du dich bei unserem Thema meldest. Ist es vielleicht kein Ekel in dem Sinne, aber die Leute gehen auf Distanz zu dir, wenn die dich sehen. Kein Ekel in dem Sinne, sondern es ist einfach ein erschrecktes Aufschrecken und auf mich zeigen und kleine Kinder rennen dann schreiend weg und so weiter. Wie sieht denn dieser Helm aus? Wie so ein Fahrradhelm oder eher wie ein Motorradhelm? Ein Fahrradhelm ist eigentlich der richtige Vergleich, ja. Das heißt, wenn du da so in der Straße, auf den Straßen oder in Geschäften mit rumläufst, dann ist eigentlich das Aufsehen nicht so groß. Genau. Alle denken, glaube ich, das ist ein Fahrradhelm, genau. Nehme ich mal an. Aber schlimm ist es eben, wenn du einen solchen Anfall bekommst und mit Schaum da liegst und die Leute geschockt neben dir stehen und wissen nicht, was... Ich habe mittlerweile auch immer einen Zivildienstleistenden neben mir, weil ich also aus diesen Anfällen zum Teil auch selber nicht rauskomme und mir dann also Notfallmedikament verabreicht werden. Das ist ja Wahnsinn. Eine Tablette, die sich also ganz schnell auflöst. Ja. Momentan geht's nicht anders. Das lautlichen Aussagen soll es irgendwann mal besser werden, aber das ist die momentane Situation. Du sagst, du hast vor 13 Monaten zum ersten Mal erst da einen epileptischen Anfall bekommen. Genau, ich habe vor 13 Monaten... Was war da los vor 13 Monaten? Da habe ich die Ärzte vermuten, dass ich durch einen Herpesvirus eine Gehirnentzündung bekommen habe. Es ist bis heute nicht genau klar, warum diese Gehirnentzündung entstanden ist. Also du warst vorher ein komplett gesunder Mann? Komplett gesund, ich stand voll im Leben, ich war Fernsehredakteur. Du warst Fernsehredakteur? Ich war Fernsehredakteur, genau. Wo hast du gearbeitet? In Berlin. In Berlin, ja. Ja. Das heißt, du kannst den Beruf nicht mehr ausüben? Ich kann den Beruf nicht mehr ausüben. Es ist unklar, ob ich überhaupt irgendwann nochmal einen Beruf ausüben kann. Ich bin jetzt zu 100% schwerbehindert. Wie ist es mit Familie, Frau, Kinder? Habe ich alles nicht und wird auch, denke ich mal, in Zukunft schwierig werden. Aber als du das vor 13 Monaten zum ersten Mal bekommen hattest, warst du da gerade in einer Beziehung? Da hab ich noch eine Freundin gehabt. Die Freundin hat sich dann während meines Krankenhausaufenthaltes allerdings auch von mir getrennt. Das habe ich nachher erst von meiner Mutter erfahren, als ich sie fragte, warum eigentlich Franziska nicht mehr vorbeikäme. Die dann sagte, hör mal, Franziska ist mit deiner Krankheit nicht so gut zurechtgekommen. Wie lange warst du mit Franziska zusammen? Ungefähr 2 Jahre. Das ist ja auch herbe, ne? Ja. Ich meine, 2 Jahre sind 2 Jahre. Und ich gehe mal davon aus, dass Franziska in deinem Alter ungefähr war. Wie etwas jünger, aber naja, egal, in meinem Alter, genau. Sehr, ja. Sehr erwachsene Frau, da lässt man doch jemanden nicht einfach so fallen. Was ist denn das für eine Welt, Mensch? Ja, man muss vielleicht dazu sagen, diese Fernsehwelt, in der ich gearbeitet habe, die ist sowieso etwas oberflächlich und diese Beziehung war daraus jetzt im Nachhinein betrachtet vielleicht sowieso nicht die. Also kann man sagen, dass dein komplettes Leben ist zusammengekracht. Die Freundin ist weg, der Job ist weg. Mein Leben ist in keinster Weise nicht mehr dieses Leben, was ich vorher hatte. Du lebst jetzt im betreuten Wohnen, hast früher wahrscheinlich deine ganz normale Wohnung gehabt. Ich habe meine ganz normale Wohnung gehabt. Ich bin jetzt wieder zurück in Aachen gezogen, lebe jetzt im betreuten Wohnen, fange erst langsam an, mein Leben wieder aufzubauen, lebe zum Teil auch wieder bei meiner Mutter. Ich muss dir ganz schnell noch was sagen. Ja. Die Sendung geht nämlich gleich rum. Ich habe durch diese Sendung mal einen Mann kennengelernt, der auch starke epileptische Anfälle hatte. Aha, und der hat sich in Köln operieren lassen und hat so eine Art, so etwas wie einen Herzschrittmacher in das Gehirn implantiert bekommen. Aha, okay. Und seitdem ging es dem aber sehr, sehr, sehr viel besser als vorher. Alles klar, okay. Vielleicht erkundige dich mal, was man da machen kann. Oder frag mal deine behandelnden Ärzte, die werden das auch sicher wissen. Danke für den Tipp. Das ist damals, glaube ich, eine relativ neue Methode gewesen, aber sehr, sehr erfolgreich. Alles klar. Ich glaube, an der Uniklinik in Köln war das. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Danke für den Tipp. Ingo, wie gehst du denn, Schlussfrage noch, wie gehst du denn mit diesem Schicksal jetzt so für dich um? Domian, das ist vor einem Jahr passiert. Mein Leben hat sich in diesem Jahr komplett verändert. Ich weiß überhaupt nicht, wie mein Leben jetzt weitergehen soll, wie ich damit umgehen soll. Also das steht alles noch viel sehr offen. Tut mir sehr, sehr, sehr leid. Tut mir sehr leid. Wünsche dir alles Gute von Herzen, Ingo. Danke, Domian. Wir gucken mal noch ein bisschen nach, ob wir da ein bisschen schlauer werden. Dann melden wir uns nochmal bei dir. Alles klar, das ist nett. Alles Gute. Okay, auf Wiederhören, Ingo. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute von uns. In der Technik war Henrik Hage und wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, dann wieder mit einer freien Themennacht.